Ja, bitte. Ah, hallo. Ja. Ja, nee. Ja, aber wir könnten. Ja, ist ja. Also, was ich da jetzt. Ja. Also, ich. Ja. Ich würde mal sagen, ruf doch mal an.